willkommen zum Greifenklau-Podcast, den einzigen Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute mit Christophorus. Oder wie meine altägyptischen Freunde sagen würden, Christophorus. Ja, so sage ich das auch. Ja. Aber ich dachte mir, du hast ja irgendwas hier dabei gedacht, dass du dieses. dass du nicht Christophorus, sondern Christophorus geschrieben hast. Nee. Aber ja, und Greifenklaue. Und wir sprechen heute über den Karneval der Rollenspielblogs. Wie dreht man an der Spannungsschraube? Organisiert von Zornau. Mhm. Den Einladungsbeitrag werden wir verlinken. Der stellt nämlich mal richtig viele Fragen. ja. Ja, in der Tat, haben wir schon gesehen. Genau, gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, Spannung zu erzeugen. Wir haben uns jeder mal ein paar Punkte aufgeschrieben, wo bei uns Spannung erzeugt wird. Ich habe mich dabei orientiert an einer, wie soll ich sagen, einer Definition von Florian Berger, der hat nämlich das so festgemacht, einem auch bekannt als Nebelland, der hält auf dem Nordkorn immer ab und an Vorträge und der hat das jedenfalls daran festgemacht, in dem Moment, wo man sozusagen am meisten ins Spiel involviert ist, sozusagen am meisten mitfiebert, da dieser Moment sozusagen als Punkt der höchsten Spannung. Ja, klingt schon mal schlüssig. Genau, daran habe ich mich auf jeden Fall orientiert. Ja, genau, vorweg muss man eigentlich nochmal auf unser Mikro zu sprechen kommen. Ja. Denn eigentlich hätte ich uns als Spike-Show anmoderieren müssen, denn wir nehmen mal wieder Florians Mikro, welches wir schon in letzter Zeit immer als Ersatz mitlaufen haben. Und wir mussten leider feststellen, dass wieder einige Sendungen, die wir zum Glück doppelt mitgeschnitten haben, betroffen sind. So, dass wir früher oder später ein neues Mikro brauchen. Genau. Und ja, dazu machen wir ein Mikro. Also, nee, kein Sinne vom Mikrofon, sondern ein, toll, im Sinne von klein. Ein Mini-Crowdfunding. Und zwar gibt es so eine nette Website, die da kann man quasi für Geburtstagsgeschenke etc. sammeln. Und da werden wir mal für ein Mikro sammeln. Vielleicht hat der ein oder andere so viel Spaß an der Sendung, dass er Lust hat, da 1 Euro oder 5 Euro drauf zu werfen. Würde uns freuen, dann sitzen wir hier bald wieder mit eigenem Mikro und können Florian uns ein, zwei zurückgeben. Also vor allen Dingen für Fans der Spike-Show vielleicht interessant sein. gut. Jawohl, außerdem auch noch eine spannende Sache sozusagen. Ist gerade angelaufen das Crowdfunding für In die Ferne. Mhm. Die Sandbox-Erweiterung oder die Kampagnen-Erweiterung für Beyond the Wall. Wieder bei System Matters erscheint. 25 Euro, vermutlich wieder in der Mappe. Vermutlich auch in ähnlicher Qualität. Mhm. Insofern auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wir werden es sogar noch so rechtzeitig geschnitten haben, hat Christoph gerade gesagt, dass es sich auch lohnt, darauf hinzuweisen. Ich schwöre. Genau. ja, unsere Beyond the Wall-Folge haben wir schon lange aufgenommen. Die wird dann aber wahrscheinlich direkt danach erscheinen. Genau. Das ist leider die Folge, die wir jetzt schon seit, glaube ich, zum dritten Mal vor uns herschieben. Ja, und jetzt feststellen mussten. Jetzt aber feststellen mussten, genau, dass die also mittendrin aufhört, weil unser altes Mikrofon, das ehrwürdig ergraute Zoom H2, dann doch langsam die Füße streckt. So ist es. Achso, und als zu guter Letzt haben wir noch einen netten Videopodcast entdeckt, oder der ist gerade gestartet, sagen wir es mal so. Ja. Nämlich Würfelgeflüster vom Azerland Bookstore in Berlin, die unter anderem Partner am Tannelorn sind und in ihren ersten beiden Videos Numenera vorstellen und das Dungeon Crawl Classic. Ja, also da kann man auch mal einen Blick reinwerfen. Genau. Allein der Jingle finde ich schon, legendär. Das Lied fand ich auch legendär, ja, das habe ich auch schon gelobt. Und allein der Laden ist auch sehr cool, also habe ich direkt Bock, mal nach Berlin zu fahren, ist ja von uns auch nicht so weit. Müssen wir mal einen Abstecher in die Richtung machen. Genau. Ja, also, genau, das ist ein recht unterhaltsames Format, 20 Minuten lang. Man stellt jetzt die Systeme nicht in Gänze vor, aber so, ich sag mal, die Besonderheiten oder das, was einen daran neugierig machen kann. Genau. Gut. Dann fangen wir mal an mit dem Thema Spannung. Wie kann man an der Spannungsschraube drehen? Oder welche Momente sind für uns spannend? Mhm. Ich habe mal als ersten Punkt aufgeschrieben, offen würfeln. Und zwar, warum? Weil ich dann mitfiebern kann. Und zwar auch mit Würfen, nicht nur meinen eigenen Würfen, sondern halt auch mit den Würfen der Mitspieler, aber auch des Spielleiters. Ja. Weil das ist ja durchaus spannend, ob der mich jetzt trifft oder nicht. So, das, da gucke ich dann halt mit drauf. Würfelt er hinter seinem Schirm, bin ich da nicht involviert. Und so zieht das meine Aufmerksamkeit und auch meine Spannung tatsächlich. Ja. Und deswegen sind auch gut ablesbare Würfel wichtig. Also sprich, ja, das ist ja wirklich so. Wenn du die Würfel nicht lesen kannst, dann brauchst du auch nicht drauf gucken. Ist richtig. Dafür werde ich übrigens in meinen Runden immer kritisiert, weil ich im Prinzip nur noch 15 Würfel immer nur habe. Ja. Und keine schönen verschnörkelten Sammlerwürfel oder was ich zu welchen, die bei zu welchen Rollenspielen gehören. Aber bei denjenigen, die diese anderen Würfel benutzen, die müssen immer 3-4 Mal raufgucken und drehen, ins Licht drehen und machen tun. Ja, das geht mir auch so auf den Sack und ich fühle mich dann immer als der lachende Dritte, weil ich kann meine Würfel immer. Ja, ich habe auch sehr gerne meine Rise of the Runelords Würfel benutzt. Der einzige Nachteil ist da bei dem W20, dass die 1, die 20 hat halt so eine Rune und die sieht halt der 1 nicht unähnlich. Da muss man sehr genau gucken. Das ist eine 1 oder eine 20. Genau. Ich finde, das ist übrigens, wenn wir mal irgendwann über DSA 4 diskutiert und man. Ist das, passiert das nicht jeden Podcast? Ja, das ist diesmal aber schon einige Podcasts her. Wir haben auch nicht in einem Podcast drüber diskutiert, sondern im Forum und da meinte jemand, ja, da muss man doch viel würfeln mit den 3W20, das ist doch eigentlich sehr spannend. Und genau, mir ist dann irgendwann bewusst geworden, warum eigentlich 3W20 würfeln, klingt ja total spaßig, aber warum das nicht spannend ist. Erstens würfelt man die häufig hintereinander, diese Probe. Mhm. Das kann man ja auch ändern. Aber auf jeden Fall sieht man nie auf den ersten Blick, ob man sie geschafft hat oder nicht. Man muss erst so rumrechnen und dann so, ah, ich hab's geschafft, oder? Richtig. Das ist so, da kann man halt nicht mitfiebern. Am besten ist es so, was weiß ich, wenn es alles hängt von so einem 1W20-Wurf ab, man weiß, hoch ist gut, tief ist schlecht. Ja, das ist halt für alle nachvollziehbar. Ja. Gerade bei DSA auch, durch die Rechnerei der Spielleiter beispielsweise, kann es ja nicht unbedingt nachverfolgen, ob das jetzt passt oder nicht. Das kommt auch noch dazu. Ja gut, ich meine, in Talon, genau, gibt es auch einen Thread zu und einen Umfrage-Thread. Und da ist ungefähr die Quote, dass ein Drittel aller Spielleiter oder ein Drittel bis 40% etwa die Würfel dreht und etwa 10% der Spieler. Ach, guck mal. Ja, fand ich ganz interessant. Ich meine, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber es hat sich doch erstaunlich stabil erwiesen. Also auch die nach einer Woche hat man dann schon, was weiß ich, 50 Leute dabei und nach 2-3 Wochen dann 100, 150 ja. Leute. Unsere Quote ist doch relativ gleich geblieben. Fand ich ganz interessant. Mhm. Ja, wo du gerade sagtest, dass man ja auch beim Spieler nicht sehen kann, ob der. Ja, richtig. Und ich zum Beispiel kenne tatsächlich eine Spielrunde, die eine jahrelange DSA-Spielrunde, die daran zerbrochen ist, dass halt einer der Spieler geschummelt hat und der dann mal irgendwann damit konfrontiert wurde. Oh. Da ist halt die ganze Runde backabam. Naja, aber. Sie reden auch heute noch miteinander, kein Wort. Ja, also da ist auch die Freundschaft dran zerbrochen. Ja. Jedenfalls. Genau, beim Punkt offen würfeln hat halt auch noch den Vorteil, dass es, dass man natürlich auch die Würfel nicht drehen kann. Das kommt bei mir auch noch als, nicht als eigener Punkt, aber das ist nochmal so ein, gehen wir nochmal gesondert drauf ein, denke ich. Ja. Was hast du denn als ersten Punkt? Ja, ich habe als ersten Punkt etwas, was mich selbst überrascht hat, weil es tatsächlich für meinen persönlichen Spannungsbogen sehr beigetragen hat, positiv dazu beigetragen hat, und zwar Countdown bei Entscheidungen. Ah. Hm. Ja, wir hatten nämlich mal bei Star Wars, glaube ich, war es, da ging es letzten Endes darum, also bei dem Einführungsabenteuer, das wir mal gespielt hatten, ja. Da ging es ja letzten Endes darum, dass wir eine Entscheidung treffen sollten. Ich weiß leider nicht mehr genau, worum es jetzt da ging, aber es war eine unmittelbare Entscheidung. Und wir saßen hier ja gefühlt 10 Minuten und haben diskutiert, wie wir das jetzt angehen. Das hat natürlich überhaupt nicht zum Spiel mehr gepasst. Ja. Dann kam ja plötzlich der Wecker hier, der Zeitmesser, ins Spiel. Und wir hatten nur dann letztens noch ein paar Sekunden halt an Zeit, die Entscheidung zu treffen. Und das fand ich dann sehr geil, weil dann die Stoppuhr, die kam dann quasi die ganze Zeit ins Spiel, hat uns selbst unter Druck gesetzt, natürlich. Ja. Hat aber, ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, aber zumindest bei mir, das fand ich eine sehr, sehr gute Idee. Und durch den zusätzlichen Druck kam bei mir auch Spannung zustande. Ja, okay, das verstehe. Es gibt ja auch einige diese Telltale-Games, die funktionieren auch nach dem Prinzip, dass du sozusagen hast da dann 4 Antworten als Option, hast aber eine bestimmte Walking Zeit zu antworten. Da musst du immer, Walking Dead oder Game of Thrones. Ja. Würde ich dir recht geben. In dem Fall war es natürlich so, wie du schon gerade selber gesagt hast, dass das die Leute kamen eher vom Brettspiel jetzt außer dir. Und die haben dann natürlich, kennen das vom Brettspiel so, dass sie da halt für eine Sache lange überlegen dürfen. Genau. Dass es da keine Beschränkung gibt. Und genau, das kann man natürlich im Rollenspiel, klar, wenn man im Voraus plant, ginge das auch. Aber genau, wir waren ja dann unmittelbar in der Situation drin und da habe ich gemerkt, dass sie dieses Prinzip ja oder das. Dass sie halt auch gerne lange planen würden, aber dass das halt natürlich wenig passig ist. Ja, genau. Also dann, bei ähnlichen Situationen kenne ich ja auch ohne Zeitmesser. Nur da ist es letztendlich so, dann sagt der Spielleiter, so jetzt müsst ihr mal entscheiden. So, du hast aber trotzdem immer noch gefühlt 30 Gedenksekunden, um mal Entscheidungen zu treffen. Sobald du aber wirklich diesen Zeitmesser hast und dann sagst so, jetzt in genau diesen Zeitraum habt ihr jetzt 15 Sekunden meinethalb. Ja. Und fand ich eine super Idee. Also das ja, muss man das tatsächlich auch mal öfter einsetzen, wenn es passt, wohlgemerkt. Wenn es passt, ja. Genau, ich habe noch sowas Ähnliches, nämlich das Stance Meter, beziehungsweise das ist so ein Tracker von Warhammer 3. Man baut den auf, um die Fortschritte anzuzeigen. Und das Prinzip lässt sich halt auf andere Rollenspiele übertragen. Also ich habe dabei zum Beispiel 5 oder 10 Felder. Dabei ist dann noch, manche Felder sind dann besonders markiert. Zum Beispiel jetzt, wenn ich 10 Felder habe, ist das 5. und das 8. nochmal besonders markiert. Mhm. Und dann kann ich halt zum Beispiel bei Sammelproben gucken oder bei Warhammer oder Star Wars bietet sich dann an, immer wenn ich zum Beispiel Chaos-Sterne oder Verzweiflung oder viele Nachteile würfle, dass ich dann den Tracker zum Beispiel eine Ermittlung voransetze. Also ich kann mich dran erinnern, in eurem Warhammer 3 Abenteuer, wo das zum Beispiel so geregelt, da habt ihr ja jemanden gesucht oder seid hinter einem Kult verfolgt sozusagen. Ja. Und viele Nachteile haben da bedeutet, dass sozusagen der Kult auf euch aufmerksam wird. Und dann irgendwann, wenn das halt ein bestimmtes Feld erreicht, unternimmt er auch was. Ja, das war dann ziemlich schnell erreicht, glaube ich. Ja, es ging. Genau, da gab es dann eine Auseinandersetzung sozusagen mit den Schlägern. Das war so deren erstes Mittel. Hm. Die habt ihr allerdings auch recht schnell beendet. Das ist richtig. Ja, genau, das war in dem Fall ein Verdeckter. Oder was heißt verdeckt? Der war schon offen. Ihr wusstet aber nicht genau, was bedeutet der. Genau. Genauso gut kann man das halt auch offen machen. Zum Beispiel Schlangenschädel, richtig. Genau, ab dem zweiten Band im Schlangenschädel gibt es ja quasi eine Expedition in den Dschungel. Und je nachdem, wie man sich angestellt hat, sind da viele Parteien unterwegs im Dschungel. Und um solche Fortschritte festzuhalten, kann man das halt auch super nehmen. Ne? Da hat man dann seine X Felder und kann halt gucken, welche Partei wo ist. Und wenn man halt selber in Encounter viel Zeit braucht oder so, kann man dann halt zurückfallen oder sich durch andere Sachen oder indem man eine andere Gruppe sabotiert oder so, wieder weiter vorne, nach vorne bringen, etc. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Also wurde da jetzt nicht konkret vorgeschlagen, aber das ist mir so als Einsatzmöglichkeit auf jeden Fall nochmal eingefallen. Mhm. Ja, oder was halt, wo es Pathfinder ganz konkret macht, sind diese Verfolgungskarten. Das ist auch so ähnlich gemacht. Da hast du halt deine, ich glaube, pro Geländeart gibt es da 16 Karten, zum Beispiel im Dungeon oder im Wald. Die mischst du dann. Und was weiß ich, je nach Situation hat denn der Verfolgte vielleicht schon ein Feld Vorsprung und da steht immer drauf, was weiß ich, Gebüsch, willst du drum rumlaufen oder drüber springen? Und dann werden da halt 2 Proben vorgeschlagen. Ja. Genau, und theoretisch, wenn man jetzt sagt, kannst du mal, ich will mitten durchlaufen, dann findet man auch schnell, kann man sich überlegen, wie wäre denn das etwa? Mhm. Ne, oder reißende Bach, möchte ich durchschwimmen oder möchte ich die wackelige Brücke versuchen oder möchte ich drüber springen oder... Das ist, genau, man deckt das nach und nach auf und dadurch, dass halt durch die Karten immer eine andere Reihenfolge ist, man kann halt auch selbst die Länge festlegen und so weiter, das ist eigentlich auch ganz cool. Immer wenn ich das eingesetzt habe, kam es eigentlich ganz gut an. Vor allen Dingen sind die eigentlich so allgemein gehalten, die kann ich jetzt genauso gut für zum Beispiel Dungeons & Dragons verwenden. Ja. Ja, also das so ein bisschen so ähnlich wie so ein Zeitmesser. Das ist halt kein Realzeitmesser, sondern das misst halt den Ingame-Fortschritt von ganz verschiedenen Sachen. Und ist, wie gesagt, ist sehr universell anwendbar. Genau, ich kenne es aus Warhammer 3, aber man kann es halt super auf andere Sachen anwenden. Ja. Ja. Was hast du da als nächstes? Ja, Punkt 2. Habe ich Spannung durch Entdecken. Also zum Beispiel Sandbox-Elemente in einem Rollenspiel. Muss ja nicht durchgängig Sandbox sein, weil es vielleicht sich vielleicht irgendwann auf Dauer abnutzt, aber zumindest jetzt wie Schlangenschädel zum Beispiel. Kingmaker. Kingmaker, Schlangenschädel, der erste Band ist auch eine Mini-Sandbox sozusagen auf der Insel. Ja. Also, ja, wobei beides sind ja so gemischte Sandboxen oder sind ja keine wirklichen Sandboxen. Du hast ja immer bei Kingmaker so einen Plot im Hintergrund laufen. Die sind natürlich auch schon gezielt so aufgebaut, dass das Nahgebiet quasi für die niedrigen Stufen ist und je weiter weg du davon kommst, für die höheren Stufen. Genau. Macht ja auch Sinn bei solchen Systemen. Genau, aber grundsätzlich weiß ich ja nicht, was jetzt da auf mich zukommt, wenn ich da hingehe. Und dann, was ich wirklich ganz nett finde, ist, ich habe mir ja Numenera zugelegt, das Thema wir hatten, die Box zugelegt. Tatsächlich das erste Rollenspiel, was ich mir seit Jahren wieder in gedruckter Form gekauft habe. Ja. Und bei Numenera ist es ja so, dass du, also Numenera, das sind ja da die Artefakte. Ja. Von groß bis klein im Prinzip. Und Numenera ist ja so angelegt, dass man mitunter gar nicht weiß, was es ja in der Welt überhaupt alles gibt. Ja. Dass man da man reinstolpert und halt irgendwas findet. Das ist quasi ein Feature, dass manches so abgedreht ist oder dass es eigentlich überhaupt keine Konvention gibt, sozusagen, dass man nicht weiß, okay, da sind jetzt zwei Orks oder. Genau. So. Also es gibt halt prinzipiell eine Charakterklasse dort, die sich mit den Numenera halt beschäftigt, wenn sie finden. Aber, also quasi die Magier, wenn man so will, die Nanos, wie sie da heißen. Aber so grundsätzlich der ich will jetzt mal vorsichtig Durchschnittsabenteurer sagen, weiß zwar, dass es das gibt, kann mitunter aber halt da nichts anfangen. Und da ist es mehr so die Spannung durch Experimentieren. Weil wenn man halt so ein Artefakt findet, man weiß mitunter ja gar nicht, was kann das jetzt überhaupt? Ich muss es jetzt rausfinden, auch da gibt es ja dann Mechanismen zu. Oder ist Knopf drauf, ich drücke mal. Kann entweder sein, dass sich ein Schutzschild um einen drumherum aufbaut oder dass einem beide Hände abgerissen werden. Das sehr zum Beispiel. Das finde ich halt ganz spannendes Element, weil mitunter sind die Charaktere vielleicht gar nicht in der Lage, das, was sie gefunden haben, zu analysieren, wozu es gut ist und es dann vielleicht irgendwo anders hinbringen müssen, um es analysieren zu lassen. Oder sie versuchen es halt durch Experimente herauszufinden. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, dann funktioniert jedes Artefakt da nur einmal, oder? Es kommt drauf an. Also es gibt verschiedene Abstufungen, um das mal kurz auszuweiten. Es gibt also sogenannte Cypher, heißen die. Ja, das Cypher sind, ist mal genau, das sind so diese einmal, was ich ein Medkit oder irgendwie sowas in der Richtung. Dann gibt es halt dann die Artefakte. Ja. Das kann dann. Ja, okay, ich wollte mich gerade einwerfen, das ist ja blöd, wenn alles nur einmal funktioniert, man muss erst rausfinden, was es ist, dann hat man wahrscheinlich nie die Chance, es irgendwann einzusetzen, weil man es ja schon verbraucht hat, um es herauszufinden. Ja, okay, kann auch passieren. Also, ja, kann auch passieren, klar. Aber es kann halt auch passieren, dass du es vorher rauskriegst, so ein einmal Artefakt und dann halt irgendwie sie nicht nutzen. Also kannst. Genau. Wir hatten ja vorhin gerade über das Würfelgeflüster, genau, die hatten ja so ein Ding vorgestellt, irgendwie so ein Sporn oder Dorne oder sonst was. Wenn man das aktiviert, bleibt das halt an dem Fleck, wo es ist. Und da gibt es natürlich in der Tat 1000 Möglichkeiten, das sinnvoll irgendwo für zu nutzen. Richtig. Aber genau, also das finde ich auch ganz, das macht mir auch Spaß auf jeden Fall. Weiß nicht, ob das Spaß im Sinne von Spannung ist, aber auf jeden Fall finde ich das, oder doch, da bin ich dann auch durchaus gespannt, sozusagen in welcher Situation kann ich das wofür benutzen, also kreative Artefakte sozusagen oder kreative magische Gegenstände finde ich auch immer ganz cool, auch in anderen Settings. Also ganz, ganz genau. Also es gibt ein nettes Beispiel in dem Regelwerk auch, das ist, also wenn man jetzt ein Gerät, ein Artefakt findet, das halt einen Schutzschirm aufbaut und man stellt fest, oh super, da schießt wer auf mich, ich bin geschützt, aber es kann vielleicht auch sein, dass dieses Artefakt diesen Schutzschirm extra deswegen aufbaut, damit das, was im Artefakt drin ist, gar nicht raus soll. Und also man weiß halt nicht, was dann passiert. Ja, ja. Und das ist ziemlich cool. Man häufig das, was man da verwendet, eigentlich ganz anders verwendet als von denen, genau, die es gebaut haben. Genau, und das passiert halt ganz häufig dort. Mhm. Ja, das, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Genau, ich habe als einen Punkt auch Entdeckung tatsächlich auch aufgeschrieben. Enter the Unknown. Ja. Oder genau, und das finde ich auch recht spannend. Das ist egal, ob das sozusagen der nächste Raum des Dungeons ist. Insbesondere finde ich dann toll, wenn man eine Karte hat, oder wir hatten das einmal tatsächlich so gemacht, dass wir die Karte in so einen Fotorahmen gespannt haben und dann so Stück für Stück, wo wir da hingekommen sind, beiseite gepinselt haben, also war Sand drauf und so beiseite gepinselt haben. Das war dann mal eine Sandbox. Das war, oh ja. Das hat dann auch sehr viel Spaß gemacht. Das war dann so ein Mega-Dungeon. Aber generell kann ich mich auch sehr an schönen Karten erfreuen, die dann Stück für Stück zu entdecken. Also wir hatten neulich mal wieder D&D 5 gespielt. Und das war eigentlich nur ein ganz kleiner Dungeon, aber der hatte halt eine tolle Karte. So war in der Mitte von so einer von einer Schlucht geteilt. Das war dann erst eine Kaverne, von dem aber einzelne Gänge dann halt in einen gemauerten Dungeon führten und so weiter. Und das allein halt das Entdecken des nächsten Kartenteils ist schon, finde ich auch mal durchaus toll. Oder halt auf einer Hexcrawl-Karte das nächste Hexfeld. Ja. Und was einen da erwartet und wie man das nutzen kann, und das in der Tat finde ich auch. Genau. Genau, also Hexploring oder Exploring grundsätzlich als Spannungsfaktor. Ja. Ja, ich habe mal generell aufgeschrieben, neben der Exploration, dass generell Herausforderungen für mich immer spannend bedeuten. Mhm. Und zwar muss das nicht zwingend Kampf bedeuten. Das ist aber natürlich eine der typischen Herausforderungen. Das kommt ein bisschen drauf an. Zum Beispiel ein Rätsel kann auch eine Herausforderung dann an den Spieler sein, sozusagen. Da muss man mal sehen, wie das gelingt, sozusagen. Ob alle bei diesem Rätsel mitfiebern können oder ob sich dann zwei sozusagen alleine versuchen, das zu machen und der Rest gelangweilt in der Ecke sitzt. Ja. Aber prinzipiell sprechen mich Rätsel meistens an. Ja. Ja, und so ein, genau, ich habe dann nochmal aufgeschrieben, dass, wenn es halt zu einem Kampf kommt, ich habe ja schon offen Würfeln als Punkt genannt, aber grundsätzlich ist mir da wichtig, kann auch verdeckt gewürfelt werden, aber kein Würfel drehen, keine Werte verbiegen mittendrin, keine Deus Ex Machina, die dann plötzlich auftaucht, weil das nimmt mir dann sofort die Spannung, weil ich ja weiß, okay, hier wird dann sozusagen, wenn es ernst wird, dann zieht der Spieler da zurück. Und wenn es das nächste Mal ernst wird, wird er auch wieder zurückziehen. Und ja. Oder auch nicht, aber das ist dann halt seiner Willkür überlassen. Aber daraus kann ich dann keine Spannung mehr ziehen. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass man nach Möglichkeit offen würfelt. Und genau, und wenn der Kampf dann sozusagen so spannend ist, dass oder so intensiv ist, dass man sozusagen, dass man merkt, okay, es ist weder unfair, also sprich, eine Seite ist zu stark, sondern beide sind ähnlich stark und man hat, oder es gibt halt durchaus die Gefahr, dass man jemanden dabei verliert, dann bin ich da meistens sehr stark involviert. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, und ich finde auch immer noch unser damaligen, meinen ersten TPK bei Dungeon Crawl Classic ist für mich einer der großartigsten Rollenspielmomente. Einfach weil das war vorher schon eine sehr tolle, intensive Kampagne und auch an dem Spieltag war es ein interessantes Spiel. Ich kann mich noch daran erinnern, an einem, dass mal einer vor mir direkt irgendeinen fiesen Eulenbär besiegt, der echt schwierig war. Und ich glaube, besiegt in dem Sinne, dass wir ihn zwar teilweise bekämpft, aber wir haben es eigentlich hauptsächlich geschafft, ihn aus dem Dungeon rauszulocken. Der war ja gar nicht weit entfernt vom Eingang und sind den so losgeworden. Hm. Ich glaube, das ist nochmal wieder. Es war jedenfalls, genau, das Mal davor war auch schon so hochspannend, ein knapper Kampf. Und ja, beim TPK und wir haben uns ja auch durchaus noch einiges erarbeitet, durch einen Geheimgang in diesen Raum gekommen und so weiter. Ja, aber jedenfalls wogte der Kampf denn über mehrere Stunden. Ich meine, es sind so 2-3 Stunden gewesen und ich war die ganze Zeit eigentlich da dabei, mit voller Konzentration. Und sozusagen auch voller Immersion. und muss auch hinterher sagen, so, ja, okay, ich konnte bei jedem Charakter so eine kleine Stellschraube entdecken, so, hätte er das anders gemacht, hätte sich der Kampf, wäre vielleicht auch anders rum ausgegangen. Mhm. Genau, und das, genau, ne, es war halt nicht so, okay, ihr seid jetzt tot, hattet eigentlich keine Chance, sondern wir hatten so viele Chancen. Und manchmal ist es halt am Würfelglück, manchmal aber auch einfach an der Entscheidung. Es hätte überall eine bessere Entscheidung gegeben. Ja, über dich reden wir da nicht weiter. Aber ich hatte zum Beispiel auch, ist mir hinterher eingefallen, Mensch, hätte ich das eine Mal geflankt, dann hätte ich habe irgendwie dann auch in dem Moment nicht dran gedacht und dann habe ich eine 11 gewürfelt und das hat mir nur ein oder zwei Punkte gefehlt. Hätte ich geflankt, hätte ich den gehabt. Vielleicht wäre das der entscheidende Trefferpunkt gewesen, um den zu töten, statt dass er uns, ne? Also das, genau, und sowas meine ich halt. Das ist mir halt wirklich noch im Kopf geblieben, auch als starkes Erlebnis. Und halt, hätte man dann so hingebogen, ja, und jetzt habt ihr ihn besiegt, dann hätte ich das wahrscheinlich, könnte ich heute gar nicht mehr drüber erzählen, weil ich schon längst vergessen hätte nach 3 Minuten. Übertrieben gesagt. Also das ist jetzt mittlerweile bestimmt 10 Jahre her, aber ich kann davon immer noch schwärmen. Es ist halt wichtig, dass, wenn man das so spielt, dass man natürlich auch daran denkt, dass halt, sind es menschliche Gegner. Na klar, die müssen eigentlich zwingend töten, die können dich auch zur Aufgabe zwingen, die können dich gefangen nehmen, in die Sklaverei verkaufen, du selbst kannst aufgeben, du selbst kannst versuchen zu fliehen, du kannst auch noch versuchen zu verhandeln oder du spähst ihren Anführer aus und versuchst halt quasi dem Magier das Messer an den Hals zu halten, um den Rest da aufzuhalten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, auch anders die so einen Kampf sozusagen weiterzuführen, ohne dass das jetzt sozusagen binär ausgeht in entweder die sterben oder ich sterbe. Ja. Ja. Das muss man sich halt auch nochmal bewusst machen. Ja. Kommt aber immer halt auf den Gegner an. So ein Eulenbär ist halt nicht so der typische, der einen gefangen nimmt. Nee, ich weiß. Ja, während hingegen bei einer Spinne, die näht einen dann vielleicht in ihr Netz ein, um einen Snack für später zu haben, ist man vielleicht noch nicht gleich tot. Ja, wie auch immer. Richtig. Ich habe noch als Punkt, jetzt führe ich einen der Klassiker ins Feld, Spannung durch atmosphärische Elemente. Da habe ich jetzt eine Anspannung in meinem Nacken dann. Ja, zum Beispiel. Nein, aber zum Beispiel durch speziell angepasste, situationsabhängige Musikbegleitung. Ja. Yeah. Also sprich, wenn man denn durch den Dungeon schleicht, entsprechend so fiepige Töne oder wenn die große Schlacht ansteht, epische Kampfmusik, würde mein Blut persönlich in Wallung bringen. Ja, aber das klappt meistens zu selten. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass der Spielleiter eh schon für 5 Sachen oder für jeden einzelnen Spieler seine Aufmerksamkeit braucht. Dann braucht er dann auch Aufmerksamkeit für Musik oder hat er seine eigene Playlist. Und dann zieht das halt Aufmerksamkeit von den Spielern ab. Das heißt, du hast häufig vielleicht so einen, weiß ich nicht, eine Ehrenstern-Kampf-CD im Hintergrund dudeln, die ja auch cool ist. Aber man spielt. Also ich kenne auch ein paar Spieler, die es wirklich gezielt anspielen, aber meistens ist das für mich nicht so ein hoher Mehrwert. Okay. Also ich kann jetzt da auch nur von mir persönlich ausgehen. Ja, ist ja. Und und bei unseren damaligen Shadowrun-Runden, da war das immer ganz, ganz cool. Und da hat der Spielleiter nämlich das immer. Also zum Abenteuer hat er sich eine Playlist immer dann zusammengestellt, wann was abgespielt wird, hat er auch gemacht und fand ich immer sehr, sehr geil. Also mich hat es persönlich immer noch ein bisschen angepeitscht. Fand ich immer gut. Hatte ich aber auch nicht herausgerissen, indem man dann, damals war es ja bestimmt auch ein bisschen komplizierter, dann zum CD-Player gehen musste und irgendwas drucken musste, oder? Ne, die Anlage schon auf dem Tisch, das war noch relativ einfach. Gut, ja, ich kenne tatsächlich das bei unserer Star Wars-Runde auch so, dass der Hausherr, wenn er dann selber Spiel leitet, der hat halt so ein Tablet und das quasi mit seinem Computersystem verbunden. Ja. Braucht also nur einmal tippen und dann kommt da halt der imperiale Marsch, wenn die Imperiumsleute auftauchen. Das finde ich schon gut. Aber wenn ich das zum Beispiel bei Pathfinder machen würde, wenn ich immer einen Laptop immer nebenbei laufen habe, hätte und dann immer so ein Lied. Also für mich würde das zu viel Konzentration kosten. Man muss ja eh an 15.000 verschiedene Sachen denken beim Spielleiten. Und es nimmt natürlich die Spannung sofort raus, wenn die Charaktere oder die Spieler in dem Fall auch nicht mitmachen. Das also auch. Wer in so einer Situation halt dann seine flapsigen Sprüche reißt, okay, dann ist das so sehr hinfällig. Ja. Aber also grundsätzlich als unterstützendes Element. Atmosphäre unterstützen, das würde ich auf jeden Fall zugestehen, als Spannungselement. da würde ich eher, oh gut. Mal gucken, wie da die Meinungen zu sind. Ja, sehr gern. So, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Und zwar, was ich immer super finde, mehrstufige Handouts, Erfolge, Hinweise. Ich habe mir mal aufgeschrieben als Beispiel Rise of the Rune Lords. Genau, da habe ich einen Magier gespielt, der sich halt für diese Rune Lords interessiert hat, für die Tassilonia schon einige Schriftzeichen konnte. Wir hatten das jetzt nicht so geregelt, okay, du hast Sprachenkunde, du kannst das halt lesen, sondern ich habe das immer halt so bruchstückhaft identifizieren können. Mhm. Und das ist dann halt im Laufe des Spiels immer mehr geworden und das hat schon Spaß gemacht. Und allein überhaupt diese Hintergrundstory so nach und nach mitzukriegen, das war schon ein großer Reiz. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir das war noch weit in unserer Anfangsphase zu AD&D-Zeiten. Da habe ich dann auch mal so quasi so einen Katalog mitgeführt und da sind ab und zu Runen aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob es elfische Runen waren oder so. Und ein paar davon haben wir erkannt und dann habe ich da so ein kleines Alphabet, oder was heißt Alphabet, das war dann halt eine Rune für Warnung hier nicht lang oder Achtung Orks oder sowas und das habe ich dann mal mitgeführt. So als Beispiel oder Glory macht ja auch mal sehr schöne Handouts. In der Tat. Und ab und zu sind die ja durchaus auch gestuft sozusagen. Also genau, ich habe nur als weiteres Beispiel, grundsätzliches Beispiel, so quasi Puzzleteile aufgeschrieben, ne, dass man quasi nach und nach immer ein Puzzleteil findet, dann das nächste und sich das zusammensetzen kann. Gut, dann kann ich ja meinen nächsten Punkt quasi oder gleich noch ergänzen. Ja, du ergänzt ruhig, was du dir ja zugedacht hast, wenn du dasselbe. Private Eye beispielsweise, das Rollenspiel, ja. Das lebt ja nun gerade davon, Puzzleteile zusammenzusetzen. Weil es geht ja im Prinzip immer darum, den Mörder zu finden von irgendwem. Und da ist entsprechend ja Spannung durch Spielaufbau. Also, ja, okay, da war es so. Ist auch noch ein anderer Punkt als ich. Also ich meine wirklich konkret die Spannung oder die Vorfreude darauf, sozusagen sein Anfangs-Handout, was man hat, oder seinen Anfangserfolg oder sein Anfangswissen nach und nach ausbauen zu können. Und bei dir ist das dann ja, dann, wenn ich dich richtig verstehe, vielleicht auch die Entdeckung des das Aufdecken, wer der Mörder ist oder den, ja, also das Zusammensetzen halt von genau. Puzzleteilen, weil du es ja gerade gesagt hast mit Puzzeln. Ja. Also dann die Beweise, die man findet, zusammenzählen und gucken, okay, was kann ich daraus jetzt schließen? Genau, ja, gut, genau. Das ist ja quasi so ein etwas speziellerer Fall sozusagen von dem, was ich gesagt habe, ja. Genau, da kann man das auf jeden Fall auch sehr gut anwenden, genau. Hm. Wenn man so ein Indiziennetz hat und das dann nach und nach zusammensetzt. Ja, wobei das häufig auch problematisch ist, oder ich kenne das noch von meinen Vampire Life Zeiten, auch CSI Henshin genannt. und zwar hatten wir da einen Spielleiter, oder anders gesagt, das Problem zwischen Fernsehserie und dieser Art Live-Rollenspiel war es, wenn du jetzt CSI guckst, so, und dann haben die ja irgendwann, finden die was, kriegen das raus, setzen das Netz zusammen und haben irgendwann ihren Verdächtigen und haben damit abgeschlossen. Jetzt musst du dir auch vorstellen, du hast quasi vier oder fünf Sachen parallel, findest dafür Indizien, kannst die ja nicht immer eindeutig zuordnen, mhm. Und dann ist das ein riesen konfuses irgendwas, weil du halt lauter Hinweise auf verschiedenste Sachen hast, aber du kannst ja letztlich nie eindeutig sagen, okay, dieser Hinweis bedeutet jetzt das und das. Der könnte ja auch zum anderen Rätsel gehören und das bedeutet. Das frustriert dann erst, das ist wohl Spannung. Genau, richtig. Also sprich, das Beispiel bei Private Eye war wahrscheinlich von dir schon gut gewählt. Da hat man ja meistens auch einen Fall, kriegt dafür Hinweise, man muss halt auch aufpassen, dass sich die Spieler nicht auf die kommen da unter Garantie auf ja, klar, das ist ja, das andere, ist ja neue und coole, ja, Ideen. Manches davon sicherlich auch durchaus spannend als Idee, aber muss halt auch aufpassen, dass es dann halt nicht völlig entgleitet sozusagen und, ja, das dann zu Frust führt sozusagen. Richtig. Und B ist es auch ziemlich speziell. Also es ist ja nichts, ja, was man ja in jeder Rollenspielsitzung, jeder Rollenspielrunde anwenden kann. Nee, genau. Da war mein Beispiel dann auch ein bisschen allgemeiner sozusagen. Ja. Ich habe noch als Punkt, jeder Kampf kann tödlich sein. Du weißt es. Ja. Baut für mich aber schon keine Spannung mehr. Nein, bei dir ist, heißt es ja auch, jeder Kampf ist tödlich. Nein, also man hat, also es gibt ja auch im Netz genug Leute, die meinen sozusagen, zum Beispiel, was man immer wieder hört, man stirbt nur, wenn man was Dummes tut. Der Charakter. Oder auch bei Zufallsgegnern, ja, da darf man nicht sterben. Wenn das Endgegner ist, ja okay, aber bei Zufallsgegnern wäre ja blöd. Aber dadurch nimmt man natürlich jede Spannung bei dieser Zufallsgegnung raus. Wenn klar ist, man ist da eh safe sozusagen. Und es wird eigentlich erst dadurch spannend, indem es da auch gefährlich werden kann. Ich kann mich noch zum Beispiel erinnern bei D&D Classic, da sind wir auf Stufe 2, glaube ich. Klammer auf Stufe 1 kann ein Kleriker noch nicht mal zaubern. Das heißt, ich konnte endlich zaubern, weil ich Stufe 2 erreicht hatte. Standen wir da irgendwo an so einem Tal mit so ein paar einsamen Bäumen und plötzlich tauchen da zwei Riesen auf. Das meinst du, was ich mir da in die Hose gemacht habe? Da kam es doch sehr auf die Versteckenwürfe an, dass die einen da nicht entdecken. Also auch sowas kann dann Spannung auslösen für mich. Oder auch selbe D&D-Runde, der Klassiker, als erster durch die Tür gegangen. Eine Spinne ist mir auf die Schulter gefallen, hat mich gebissen. Und dann der alles entscheidende Rettungswurf. Mhm. Wobei ich es schon mag, wenn es quasi nur an einem Wurf hängt, ist es oft ein bisschen unfair. Also bei dem weiß ich auch nicht, was das für ein Gift gewesen wäre, aber wäre es jetzt tödlich gewesen, das wäre es nicht so hundertprozentig meins gewesen. Da hätte man quasi eher so, was weiß ich, erst ein Wahrnehmungswurf, dann Giftwurf oder sonst was. Aber grundsätzlich finde ich sowas schon sehr cool. Ja, oder pflichtig durchaus bei. Zumal man ja auch nicht weiß, wie lange, also was das Gift vielleicht bewirkt, wie lange es braucht, um sich abzubauen, was da vielleicht noch passieren mag. Ich glaube, in dem Fall war es der sofortige Tod. Ah ja. Dafür war der Rettungswurf etwas erleichtert. Also von Haus aus. Okay. Ja, aber genau, bei D&D hast du halt häufig, also beim Klassik D&D hast du halt häufig noch, dass die Gegner auch sehr unausgewogen sind und man sich einfach ab und an auch mal zurückziehen oder verstecken muss. Mhm. Und, das wollte ich eigentlich noch beim Punkt Entdeckung nennen. Passt aber zum Kampf genauso. Nämlich zum Beispiel DCC macht das so, die sagen ja speziell in ihrem Regelwerk, dass jeder Gegner anders sein sollte, also dass es nicht die Orks gibt, sondern es gibt die Ork des Steinklaue-Clans und die vom Bitterfelsen und etc. Ja. Und man soll denen alle andere Eigenschaften und Individualität verpassen, das machen auch die Abenteuer ganz toll und Lamentation of the Flame Princess fährt ja ein ähnliches Konzept und hat quasi gar kein Monsterhandbuch, sondern sagt, ihr müsst das jedes Mal individuell neu zusammenstellen. Mhm, super Idee. Ja, also es passt nicht in jedes Genre rein, aber ich denke auch, dass es grundsätzlich schon cool ist. Ich kann mich bei DCC noch an 3.5 Abenteuer erinnern. Da kam dann recht frühzeitig ein Ogre sozusagen. Der hatte aber auf dem lag sozusagen irgendwie so ein Verwirrungszauber. Ich weiß nicht, ob du da mit dabei warst. Das war so auf so einer Insel. Und jedenfalls hatten wir dadurch eine Chance, dass wir irgendwie rausbekommen haben oder den beobachtet haben und irgendwas gemerkt haben, irgendwas stimmt nicht mit dem. Der war halt sozusagen krank oder was auch immer genau mit dem war. Ja. Jedenfalls musste der quasi jede Runde auf diesen Verwirrungszauber würfeln und dadurch war der doch deutlich schwächer als normaler Ogre sozusagen. Hm. Okay, also sagt das nichts, aber okay. Genau, also das kann sowas einfach ein bisschen abändern oder eine Schablone drauflegen. Genau, man muss allerdings natürlich dann auch vermitteln, dass es dann halt nicht der normale Ogre ist und offensichtlich irgendwas mit dem nicht stimmt. Das muss natürlich irgendwie dann zum Spieler rüberkommen. Jawohl, hast du noch einen Punkt? Ja, oh, der wird ja für dich extra ein. Für mich? Ah, nett. Ja, Spannung durch Spielleitereingriffe. Moment. Ja. Wir haben gerade den Rücken geguckt mit dem Strahl, der aus dem Mund kommt. Der kotzenden. Den kann ich dann bei YouTube direkt darunter verlinken. Ja. Richtig, ich kotze. Ich bin gespannt. Ja, muss ich jetzt allerdings die Brücke dann wieder zum Numenera schlagen, weil das dort ja ein Kernelement ist. Denn die Charaktere bekommen dort letzten Endes mitunter XP, wenn sie irgendwelche Sachen machen und der Spielleiter greift ein. So, dann bekommen die Charaktere, beziehungsweise die Spieler oder der Spieler, den es dann betrifft, 2 XP und er kann sagen, ich nehme die Herausforderung an. Dann muss er es halt machen oder halt, er muss sagen, er muss selber einen Erfahrungspunkt abgeben, ja. Um das. Ich bin feiges Hühnchen. Richtig, um halt dann das abzuwenden. Ja. Das können halt dann letztendlich ja ganz triviale Sachen sein. Also jetzt zum Beispiel wie deine erwähnte Hängebrücke, ja. Die schon sehr angeschlagen ist. Und man schleicht entsprechend dann darüber. Und der Spielleiter sagt jetzt, oh, das Brett unter dir war so morsch, es bricht durch. Du musst jetzt irgendwie einen Wurf schaffen, dass du da nicht hängen bleibst, durchfällst, wie auch immer. Und davon lebt ja halt Numenera. Das wird aktiv ja da angepriesen. Genau, ich kann jetzt aber auch sagen, nee, möchte ich nicht. Ja, aber die Spieler werden ja belohnt, wenn sie es machen. Ja, nee, aber ich meine, wie könnte ich das jetzt ablehnen? Das fällt mir jetzt so von der Mission sehr schwer. Oder sagst du das im Prinzip, bevor ich die Brücke betrete, wahrscheinlich so? Nee, also der Spieler sagt halt dann, so, du trittst jetzt auf das Brett drauf. Ja. So, und du bekommst jetzt 2 XP. Dafür, dass, wenn ich jetzt sage, die bricht halt durch unter deinem Gewicht. Ah, dafür. Und du würdest dafür jetzt halt 2 XP bekommen. Und ja. Dann sagt der Spielleiter, nee, ist mir zu waghalsig, weil ich vielleicht in der Fertigkeit, um das jetzt wegzuwürfeln, bin ich jetzt so schlecht. Ich opfere selber ein XP, um das Ereignis abzuwenden. Und ja, da passiert halt doch nichts. Ja. Ja, kleiner Scherz am Rande. Nee, da geht ja weg, die XP. Ja. Okay, verstehe. So, und das denke ich, also ich habe es ja noch leider noch nicht erprobt. Es klang zumindest, man muss natürlich gucken, wann setze ich das ein. Ich muss es ja als Spielleiter dosiert anwenden. Ich kann nicht bei jeder Aktion sagen, da passiert jetzt das und das. Also bin ich auch mal sehr gespannt, wie mir das gefällt. Das ist ja mechanisch verankert. Ich habe generell nichts gegen, du hast jetzt Spielleiter-Eingriff genannt. Klar, der Spielleiter ist ja da, ist ja auch. Der muss ja auch irgendwann ab und zu mal was machen, sonst funktioniert irgendwas in der Rollenspielrunde nicht. Ich habe den Titel nur gewählt, um dich zu schockieren, weil ich mich dann extra auf Numenera noch umschwenke. Nicht alles, was er macht, ist ja zwingend ein Spielleiter-Eingriff. Aber zum Beispiel, was ich auch mag, was durchaus auch willkürlich ist, aber halt doch im System mechanisch verankert, zum Beispiel bei Warhammer 3 oder Star Wars, eben, dass du halt für die Nachteile irgendwas auslöst. Ja, da geben dir die Proben oft Vorschläge, trotzdem darfst du das relativ willkürlich entscheiden, wie es halt zur Situation passt. Ja. Und das mache ich durchaus gerne, weil mir halt die Höhe der Nachteile sagen, wie stark darf das etwa sein. Was ich aber eben nicht mag, sozusagen, ist quasi völlig würfellos, regelfrei und auch noch nicht mal zufällig oder sonst was, sondern zu sagen, zack, dir fällt ein Klavier auf den Kopf oder ja. Irgendwas anderes. Da muss zumindest eine Zufallstabelle oder irgendwas dahinter stecken. Mhm. Und dann kann es von mir auch Klaviere regnen. Würde vielleicht auch zu Numenera passen, genau. Wer weiß. Also grundsätzlich will ich damit sagen, dass wenn bestimmte Schwierigkeitsgrade erhöht werden, um dadurch halt Spannung zu erzeugen. Also gerade bei so einer morschen Brücke, dann wird man halt wirklich dann, wo der Spieler da sagt, oh, du trittst halt drauf, obwohl er meine Scheiben jetzt die Probe geschafft hat. Und der Spielleiter sagt, okay, du hast zwar jetzt die Probe geschafft, aber das Brett war trotzdem so morsch, dass sie halt anknackst. Mhm. Und das gibt es ja in ähnlicher Form bei, Achtung, Fate, dass du halt reizt sozusagen. Was du halt dann sagst, möchtest du einen Erfahrungspunkt haben dafür, dass, dann kannst du das halt auch ablehnen oder annehmen oder ein Gegenangebot machen und der Spieler kann auch das dann noch erhöhen auf 2 Fate Points und so weiter. Also das kann schon interessant sein, wenn das ein bisschen verankert ist. Was du wahrscheinlich auch nicht mögen wirst, ist, wenn sowas kommt wie, ich habe schon mal vorgewürfelt. Ja, das ist ein Spielerteil. Das ist ein Spielerteil, ja, richtig. Das ist auch mäßig spannend, muss ich dazu sagen. Ja. An der Stelle. Gut, ich habe nochmal drei Passagen aus den Diskussionen rausgetrennt, die für mich sehr gut zeigen, was eigentlich Spannung ist. Die kommen also aus dem Tunnelord, jeweils von drei verschiedenen Leuten. Ja. Können wir nochmal kurz drüber sprechen, oder wir waren mit deinen Punkten auch durch? Nee, einen habe ich noch. Achso, dann einen habe ich noch. Fang noch mit dem erstmal. Ja. Ich glaube, der geht noch ganz schnell. Spannung durch Cliffhanger. Das haben wir ja zum Beispiel in unserer Warhammer-Runde so gemacht. Der Glorian. Ja. Der hat ja immer dann quasi abgebrochen, wenn es eine spannende Stelle gab. Wenn es am schönsten war. Ja, aber im Prinzip war es auch tatsächlich so. Also die Spielrunden gingen immer nie wirklich allzu lange. Waren immer mal so 3 Stunden, glaube ich, so im Schnitt. Früher 2, später nur noch eine. Ja, okay, ja. Ja, wir haben dann irgendwann allerdings mehrere an einem Stück gemacht, weil wir haben immer mitgepodcastet, das ist der Hintergrund. Und dann sind irgendwann auf das 1-Stunden-Format gewechselt. Ja, genau. Wie dem auch sei. Ja, nee, aber das ist ja durchaus dann ein berechtigtes Element. Also viele beispielsweise machen ja dann Pause bei der Spielrunde, wenn irgendwo rasten. Ja. So. Wenn es aber halt einen gibt, was ich vom Endkampf, man tritt die Tür ein und der fiese Oberbösewicht dreht sich knurrend um. Pause. Der Vorhang fällt. Ja, okay, also wenn dir das gefällt, ich habe da persönlich mag das nicht so sehr, weil, also bei dem Warhammer-Beispiel, wenn es eine Pause ist, finde ich es okay. Wenn das, wir haben früher auch im Wochentakt, ne, oder im 2-Wochentakt gespielt, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, ja, da ging das auch noch. Wenn du natürlich ein halbes Jahr wartest, ja, und dann wieder spielst, dann hat das Das Problem ist, dass die meisten Runden aber tatsächlich maximal monatlich sind und dann hast du halt. Du gehst halt mit einer hochspannenden Situation raus. So, und dann fängst du da an und erzählst erstmal, was letzten Monat überhaupt passiert ist, also Outgame passiert ist und ja, und Dante hat was am Fuß und ja, lass uns mal anfangen. Und dann meistens beginnt man dann sehr gemächlich und ist aber nicht sofort auf so einem hohen Spannungsniveau. Und das gelingt einem auch nicht, da sofort wieder reinzukommen. Deswegen finde ich das gar nicht so ideal. Also ich finde es schon ganz okay, wenn man es ruhig ausklingen lässt und ruhig wieder anfängt, um dann wieder in spannende Situationen zu kommen. Also ich bin nicht so der Cliffhanger-Fan. Ja, gucken wir mal hier, was wir für Beiträge haben. Die verlinke ich am besten einzeln nochmal. So, der Thread heißt, der SL muss sich an Regeln halten, weil was? Da schreibt der User Pyromancer. Ansonsten kann ich jedem SL nur raten, einmal bewusst das Experiment zu machen, ein Abenteuer zu leiten und dabei im Vorfeld zu beschließen, sich dabei selbst an die Regeln zu halten und nicht an den Würfeln zu drehen. Das natürlich vorher mit der Gruppe absprechen, wenn die das anders gewohnt ist. Und dann einfach die NSCs ausspielen und sich überlegen, was als nächstes passiert. Ich prophezeie, dass das selbst für Spielleiter, die so gut wie fast überhaupt nicht Regeln brechen, ein anderes Spielgefühl sein wird, ein anderer Nervenkitzel, weil man eben selbst weiß, dass man ohne Netz und doppelten Boden spielt und ganz anders auf Situationen reagieren muss. Klammer auf, und das ist definitiv nicht das gleiche wie ein Abenteuer, bei dem man halt zufällig nicht Regeln brechen, Würfel drehen musste, aber es jederzeit gekonnt hätte. Ob das auf Dauer gefällt, steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber die Erfahrung sollte es wert sein. Oha. Der Empfehlung schließe ich mich auf jeden Fall an. Definitiv. Allerdings kann ich fast nichts Gegenteiliges sagen, weil ich wenn ich denn mal leite, dann halte ich mich an die Regeln und ich würfle auch offen. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich bewusst die Regeln drehe oder zu meinen Gunsten verändere oder geändert habe vielmehr. Ja, davon gehe ich aus. Ja, also deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt ein anderes Spielgefühl hergibt, weil ich von meiner Denke aus her so spiele. Ja. Oder spielleite vielmehr. Ja. Also, mir gab es da durchaus einen Umbruch im SL-Denken. Allerdings habe ich auch davor nie Regeln gebrochen oder Würfel gedreht. Aber ich hatte immer das Gefühl sozusagen, dass ich die Leute sozusagen auf den roten Faden halten muss. Oder ich dafür verantwortlich bin, dass sie halt das machen, was da als nächstes steht. Mhm. Und seit ich sozusagen dahinter gekommen bin, oder seit ich dieses Motto verfolge, der Spieler hat nichts zu wollen. Also erst recht nicht, dass die Abenteurer da in den nächsten Raum kommen oder wie sie da hinkommen oder was sie überhaupt machen. Seitdem habe ich auch tatsächlich, habe ich vorher sehr wenig Spaß beim Spielleiten gehabt. Und seitdem ich das so halte, habe ich da auch sehr viel Spaß dran. Mhm. Also zu sehen, Spaß, und zwar aus Spannung resultierend wohlgemerkt, zu sehen, wie entwickelt sich die Story. Weil ich weiß ja selber nicht, wie wird sich dieser Abend, was wird jetzt passieren? Na klar, habe ich einen Abenteuer irgendwie vorbereitet und zum Beispiel ein Dungeon, da steht ja drin, was wo ist, aber in welcher Reihenfolge oder was da passiert, das weiß ich nicht. Zum Beispiel gehen die Abenteurer jetzt auf den einen Kobold ein, der vielleicht durchaus ihre Sprache sprechen kann, verhandeln sie mit dem oder schlagen sie den gleich auf Schwertlänge nieder, sozusagen. Oder genau, wie mit Falkengrund, da gibt es halt den bösen Wolf sozusagen, den Vork am Ende, der zumindest so mächtig ist, dass er wahrscheinlich nicht in einem Schwertstreich erschlagen werden kann. Und da habe ich das, oder auch die Situation gibt es eigentlich immer her, dass man da immer erstmal mit einem Gespräch beginnt. Und die Motivation des Vorks ist dann auch erstmal, okay, da sind jetzt gefährliche Abenteurer vor der Tür, versuche ich doch die erstmal was für mich tun zu lassen. Und der Vork weiß ja, wo andere gefährliche Gegner in diesem Bereich sind und sie mit kleinen Aufträgen dahin zu schicken, weil die wollen etwas, was in dem Raum dieses Vorks ist. Mhm. Ich glaube, Eisenpilze oder irgendwie sowas. Naja, und das ist halt auch spannend, jedes Mal spannend zu sehen, ob sich die Charaktere darauf einlassen oder nicht. Und natürlich hat er auch am Ende gar nicht vor, sie da diese Pilze pflücken zu lassen, aber das macht immer wieder Spaß, sozusagen die unterschiedlichen Reaktionen darauf zu sehen. Es gibt welche, die haben ihn dann sofort angegriffen, sozusagen. Es gibt welche, die haben dann erst die Aufträge gemacht, waren dann trotzdem überrascht oder waren dann trotzdem nicht überrascht, von ihm angegriffen zu werden oder wie auch immer. Aber es gab dann auch genauso gut eine Gruppe, die dann halt sich auch davon hat überraschen lassen. Ja, das ist ja das ganze Geheimnis dahinter. Das anders angeht, weil jede Gruppe das eventuell anders angeht. Was in Dungeon relativ gut funktioniert, eben weil man ja meistens eh nur sozusagen eine Raumaufteilung hat mit wer ist wo und was und vielleicht noch so ein paar Ideen, wie das, was denen sozusagen zusammenhält oder wie die in Beziehung zueinander stehen. Daraus kann man ja viel ableiten. Genau, aber genauso gut kann man das halt auch für andere Abenteuerplots machen, zu sagen so, ja okay, wenn sie das jetzt hier so und so machen, wie entwickelt sich denn von hier aus weiter fort? Das finde ich halt sehr, sehr spannend, denn für mich als Spielleiter. Hm. Ja, und hoffe dann auch meistens für die Spieler. Ja, also insofern den Tipp kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch aus Spielleiter-Sicht. Ich glaube, da kommt wieder ordentlich Spannung rein. Ne? Zusätzlich mit dem Aspekt, den ich jetzt noch darüber hinaus genannt habe. Also quasi bewusst das Abenteuer offen zu halten, aber das steht ja hier im Prinzip auch drin. Ne? Sich überlegen, was als nächstes passiert. Ne? Also quasi aus der Aktion der Helden die Reaktion bilden. Nicht selber sozusagen aktiv sein wollen, nicht selber die Aktion setzen, worauf die Helden reagieren, sondern zu versuchen, aus ihrer Aktion die Reaktion zu machen und dann können sie wieder aktiv werden. Ja, richtig. Ich dachte eigentlich immer, dass genau das Rollenspiel ausmacht. Denn ja, das ist bei manchen, manche sagen dazu ja, manchen ist aber wichtiger, dass sie halt ihre Figur spielen und einen sozusagen Plot geliefert kommen, den sie irgendwie nachspielen wollen, sozusagen. Und denen ist dann auch egal, dass sie eigentlich gar keine Entscheidung, keine Einflussmöglichkeit darauf haben. Aber du hast recht, also mir ist halt die Einflussmöglichkeit darauf sehr wichtig. Ja, eben, also ich denke auch, dass die Spieler, mit denen ich jetzt auch das erste, oder die jetzt auch das erste Mal Rollenspiel gespielt haben, mit denen ich ja die relativ kurze Dungeon Slayers Abenteuer, das erste Dungeon Slayers Abenteuer geleitet habe, da hatte ich schon das Gefühl, dass sie es halt zu schätzen gelernt haben, halt, die konnten ja im Prinzip machen, was sie wollten, also sie konnten das angehen, wie sie wollten. Und ich bin halt darauf eingegangen und dann sind sie halt aufgrund ihrer Entscheidung hops gegangen. Okay, das ist ein großer Pluspunkt von Rollenspielen sozusagen, die Entscheidungsfreiheit und die Entscheidungshoheit ist, die Spieler haben. Und dass man das natürlich auch in den Vordergrund stellen sollte, weil aber halt, wenn du dein Kaufabenteuer hast und ein ganz junger Spieler da bist und da steht halt sozusagen drin, dann geht es so und so weiter, dann versuchst du das ja so auch da reinzupressen. Ja, und manche Spieler sagen auch, ja, die finden das dann völlig okay. So was weiß ich, die Barbarat-Kampagne wird da gerne als Beispiel genommen. Oder die Felerson-Saga, die ich mal selber geleitet habe. Das ist ja wirklich so eine Art Eisenbahnfahrt durch Aventurien. Klar hat man da, darf man da ab und zu aktiv werden und was machen, aber im Prinzip ändert das nicht die Story oder entscheidet sich nichts. Hm. Genau, würde mir das gäbe mir heute nichts mehr. Nee, ja, auch damals hatte ich schon meine Probleme damit. Genau, ich habe damals lieber gespielt als gespielleitert. Was sich heute sozusagen in einem ausgewogenen Verhältnis befindet. So. Dann haben wir aus demselben Thread von dem User Zarkov. Für mich wichtiger noch, die Regeln sorgen bei Konflikten für unvorhergesehene Wendungen und dann das ausgedrückt, sie lösen Ungewissheit auf. Keiner der Beteiligten hat an kritischen Punkten die volle Kontrolle. Ich glaube, sie lösen Ungewissheit aus, soll das heißen so. Keiner der Beteiligten hat an kritischen Punkten die volle Kontrolle über die entstehende Geschichte. Das ist für mich persönlich entscheidend und eines der Dinge, die Rollenspiel für mich interessanter machen als andere Spiele. Ja, genau. Ja, das kommt auch so unterstreichen. Geht ja in eine ähnliche Stoßrichtung. Ja. Genau, betont noch Nachtrag. Natürlich nur, wenn man die Regeln auch nutzt. Genau, deswegen ist halt dieses Regeln brechen oder halt so halt die Problematik. Ne? Mhm. Wenn man halt guckt, wie entwickelt sich das fort, wie macht das nach Regeln Sinn, dann ist das immer schön. Und ich versuche eigentlich immer, genau, Railroading ist ja so ein anderes Problem, ich versuche eigentlich immer, egal welche Situation das ist, aus dieser Situation zumindest jetzt zwei Ausgänge, die Spieler sozusagen erreichen können, im Kopf zu haben. Mal ganz davon abgesehen, dass wir vielleicht selber noch weitere finden, aber sich immer, also eine Situation wäre dann uninteressant, wenn es quasi nur eine Möglichkeit gibt, da wieder rauszukommen. Ja. Das versucht ihr dann auch zum Beispiel den Kaufamt vorab schon mal zu checken. Hm. Ja, vor allen Dingen, ne, ist auch egal, wenn es fünf Möglichkeiten gibt, da rauszukommen, aber alles dann zu demselben führt, dann fände ich es auch langweilig. Also sprich, genau, irgendwer hat woanders dann nochmal das Beispiel gebracht, ja, und dann müssen sie irgendwie einen Sumpf und irgendwas finden und dann ist egal, ob sie, was weiß ich, zur Hexe gehen oder zum Magier, werden wir beides Astralquesten, bla, bisschen andere Farbe, passiert aber eigentlich das Gleiche. Also das wäre mir schon wichtig, dass es nicht nur eine andere Färbung hat, was das muss ja sowieso sein, aber auch, dass diese Entscheidung eine Kleinigkeit, also mindestens eine Kleinigkeit ausmacht, nämlich ob das jetzt im Finalen oder sozusagen, ob man das auf der größeren Achse Ordnung gegen Chaos sieht, wo der Magier sozusagen für die Geordnete und die Hexe für die chaotische Magie steht oder sonst wie. In irgendeiner Weise, wenn das keine Konsequenz hat, dafür fände ich das auch langweilig, wenn man einfach so, wenn es quasi keine Rolle spielt. Ja, und das weißt du gegebenenfalls ja Spieler nicht. Ja, aber das Problem ist, Spieler lernen ihren Spielleiter zu lesen. Da liegt halt das Problem. Na klar, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwer hinter seinem Schirm einmal den Würfel dreht. Aber ich weiß es spätestens, wenn er das fünfte Mal macht, dann weiß ich das. Du spielst ja halt Monate oder Jahre lang mit jemandem und so, irgendwann merkst du ja, also und dann tauchen irgendwann Unstimmigkeiten auf. Ja gut, das, ja, okay, das stimmt. Und also ich weiß mittlerweile schon ziemlich genau, bei welchen Spielleitern ich sozusagen, welche ähnlich ticken wie ich und bei welche das eher nicht so tun, wo ich dann sagen würde, eine Kampagne würde ich jetzt nicht bei dem anfangen, ich habe jetzt kein Problem, was weiß ich, mal ein System auszuprobieren oder so. Oder auch dabei, ich weiß schon, so bei manchen würde ich auch kein System ausprobieren, weil ich weiß, okay, die wollen eigentlich nur ihr Abenteuer spielen, weil das System haben sie das nicht so mit Regeln. Ja. Wenn ich dann hingegen weiß, okay, der bietet jetzt irgendwas Bestimmtes an, was mich auch interessieren könnte, dann würde ich das vielleicht auch machen, ja. Aber ja, jedenfalls bei Leuten, wo ich länger spielen würde, würde ich doch zumindest vorab ein bisschen schon mal gespielt haben, sie kennen und ja, mal ganz von abgesehen, dass man sowas immer nach Möglichkeit explizit natürlich nochmal festlegen sollte oder darüber sprechen sollte. Ja. Das so, also gut, mir persönlich ist das schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass das dass man, dass ich das mal jetzt nicht nochmal anspreche, aber gut, im Zweifelsfall zeige ich ja eben auch dadurch, dass ich offen würfle, dass ich nicht an den Würfeln drehe. Richtig. Also da ist mir dann häufig auch wichtiger, dass ich transparent bin, gerade am Anfang, als dass ich sozusagen jetzt von mir aus beim Wahrnehmungswurf mal verdeckt für den Spieler würfle oder so. Mhm. So, als dritten Text habe ich noch, diesmal aus dem Thread, der SL muss das Recht haben, die Regeln zu brechen. Oder die Pam-Krabbe-Rochade. Was? So, kurz zum Hintergrund. Und zwar beim Schach jahrtausendalte Regeln. Nämlich, es gibt ja die Rochade, das heißt der Tausch zwischen König und Turm. Und irgendwann, ich glaube in den 70ern war es dann, dass es sich begab, als die Spieler Pam gegen Krabbe gespielt haben. Okay. Deswegen die Pam-Krabbe-Rochade, dass der Bauer einen Turm einlösen konnte und mit dem eingelösten Turm die Bedingung für eine Rochade erfüllt hat. Die Bedingung war bis dahin halt, dass der Turm noch nicht gespielt sein durfte und der König. Und von daher er das hätte tauschen können dürfen, wie auch immer. Das war quasi eine Regellücke, die bei Jahrtausenden sozusagen existiert hat. Ah ja. Für Powergamer. Schach-Powergamer. Ja, ne, jedenfalls. Und die Meinung des Thread-Autors war dann halt, dass deswegen der Spielleiter, weil ja immer sowas vorkommen können, also gerade wenn jetzt ein quasi oft gespieltes Spiel wie Schach ne, noch eine Regellücke nach Jahrtausenden hat, gibt es halt auch Regellücken bei Rollenspielen. Deswegen muss der Spielleiter das Recht haben, die Regeln zu brechen. Da gibt es natürlich zwei wichtige Argumentationspunkte dagegen. Erstens muss er denn ja nur die Regeln ergänzen oder ein sogenanntes Ruling machen. Und zweitens muss aber gar nicht das Recht beim SL liegen, sondern man kann das ja auch trotzdem mit seiner Gruppe besprechen. Also der SL kann dann auch sagen, okay, wir müssen, das sieht so und so aus, machen wir als Geschickprobe und wer Akrobatik hat, kriegt einen Bonus von 2. Wie findet ihr das? Ja, aber ich habe noch, was weiß ich, den Ring der Geschicklichkeit. Musst du das nicht? Ja. Ja. Oder, ne? Also man kann das immer auch mit seiner Gruppe besprechen, abstimmen. Also ich glaube, der SL das jetzt vorschlägt und sozusagen kurz nachfragt oder ne, ob er es so macht oder ob er das sozusagen nochmal kurz ausdiskutiert. Aber wenn es sowas bei uns gab, ein Ruling, dann fand ich, ging das eigentlich immer relativ schnell. Mhm. Ja, ich kenne auch Gruppen, wo die sowas denn tatsächlich, wo das sehr lange dauern kann. Da muss man das halt noch anders lösen. Beziehungsweise, ja, da kann man dann halt jedem zu Wort kommen lassen. Und da muss man halt vielleicht wirklich das letzte Wort einfordern, wenn es halt so den sozusagen, oder es ist halt wichtig, die Diskussion so zu führen, dass sie nicht, es soll keinen Kompromiss zwischen allen geben. Beziehungsweise, ja, doch eigentlich schon. Eigentlich soll es schnell einen Kompromiss geben. Man will aber die Diskussion, keine Diskussion machen, wo man von allen Seiten das beleuchtet oder jetzt das groß so. Man möchte ja kein Regelbuch drüber schreiben. Und es geht ja darum, sich für diese Situation schnell zu einigen, also einen schnellen Kompromiss zu finden. Und darauf zielführend halt zu diskutieren. Ja. Kann ich durchaus auch so nachvollziehen. Da kann ich nochmal das Beispiel bringen. Das habe ich ja auch mal vorletzten Podcast oder so mal gebracht, als ein Spielleiter auch mit Neulingen gespielt hat und einer von denen ja auf die Idee kam, ich tunke meinen Pfeil irgendwo rein, was leicht entflammbar ist, und mache daraus einen Feuerpfeil und schieße es dann halt auf den Gegner. Weil der Spielleiter aber gesagt hat, nee, sehen die Regeln nicht vor. Okay, mag sein. Physikalisch sieht es aber vielleicht anders aus, dass man dann einfach sagen kann, okay, das ist halt der Fall für so ein Ruling, wo man ja halt kurz sagt, oh, okay, gute Idee, macht einen Schadenspunkt mehr oder wie auch immer, genau. Ja, oder also, kann auch sagen, okay, machst du, als der Pfeil einschlägt, erstickt die Flamme. Ja, das ist halt bei einem normalen Gegner kein Vorteil bringt, aber vielleicht kommt ja später mal irgendwas, was feuerempfindlich ist oder typische, was weiß ich, Orks oder Goblins, dass denn da halt, dass denen nicht mehr Schaden macht, aber einer von denen zum Beispiel wegläuft, weil er einfach Angst vor Feuer hat. Oder sowas halt. Das muss ja nur kein genau, also, Vorteil im Schaden sein, sondern einfach nur, ja, aber sowas. Von daher, also selbst wenn der Spielleiter gesagt hat, okay, ich kriegst halt jetzt einen Schadenspunkt mehr, das wäre ja im Prinzip dann ein Regelbruch. Aber es wäre kein Beinbruch. Nee, das wäre kein Regelbruch, weil es gibt nirgendwo Also Regel, die es ausschließt, meinst du? Oder? Ja, genau, in dem Sinne, genau. Ich würde das nicht als Regelbruch sehen, sondern in dem Moment machst du ja eine Hausregel dazu. Das heißt, dann sagst du, ja, okay, das ist sinnvoll, gibt einen Schadenspunkt mehr. Und dann ist das ja quasi in dem Moment als Hausregel eingeführt und damit völlig okay. Also als Ergänzung, ja. Alles, was man mit seiner Gruppe abspricht, dann auch noch im Vorhinein, das ist ja völlig okay. Vor allen Dingen, wenn er dann auf Stufe 17 seinen Pfeil in Feuer tunkt und damit 36 Schadenspunkte macht, kriegt er immer noch seinen einen Bonus-Schadenspunkt vom Feuer. Zumindest, wenn die Kreatur keine Feuerunempfindlichkeit hat. Ja, also ja. Wenn man das dann einmal, das meinte ich auch beim letzten Mal, als du das Beispiel gemacht hast, man muss natürlich aufpassen, wer sowas fragt. Wenn das halt Einsteiger sind, ist das völlig okay, das so zu machen. Wenn du das dann aber halt mit einer sehr erfahrenen Gruppe machst, dann kannst du dir natürlich, wenn du jetzt sagst, kein Problem, machst du einen W6 Feuerschaden mehr oder was halt ihr davon, dann kann es natürlich so sein, dass dir das natürlich das ganze System aushebt, weil so ein W6 Schadenspunkt mehr ist natürlich schon ordentlich Schaden. Und dann würde ich da ja nur noch mit alchemistischem Feuer rumlaufen und da reintunken. Ja, na klar. Sozusagen. Also es ist ja nicht umsonst so, dass das bei Pathfinder gewisse Kosten hat und ja, genau, das verstehe schon. Mache ich halt so im Grundsatz. So, gut, dann haben wir als dritten Beitrag von User und Administrator Boba Fett, der auf ein Beispiel greift, nämlich... Um mal mein Heiduck zu erklären, Poker und Roulette sind schlechte Beispiele, um Rollenspiel zu erläutern. Aber vielleicht wird klar, was ich meine. Bitte hängt euch nicht an den beiden Spielen selbst auf. Also beim Roulette gibt es eine Situation, alle Einsätze sind gemacht, die Chips sind gesetzt, die Kugel ist am Rollen. Alles wartet auf die Zahl, Nervenkitzel. Poker hat diesen Nervenkitzel auch, wenn man seine Karten in der Hand hat und seine Chancen und die der Mitspieler anhand deren Verhältnisse einschätzt. Blufft der andere, wie wahrscheinlich ist, dass jemand, der das setzt bessere Karten hat als ich und so weiter. Das steigert sich, bis irgendwann jemand will sehen sagt. Beide Nervenkitzelsituationen sind da, aber die Intensität unterscheidet sich immens, je nachdem, ob man mit echten oder mit Spielgeld spielt. Wenn es mein eigenes Geld ist, das ich verlieren kann und auch echtes Geld ist, das ich gewinnen kann, ist das was ganz anderes, als wenn ich nur am Anfang des Abends Spielgeld in Chips ausgängig bekommen habe und nichts anderes als einen netten Abend mit nach Hause nehme, weil Gewinn und Verlust ja nur virtuell sind. Gewinnen und Verlieren macht hier den Unterschied der Intensität aus. Beim Rollenspiel spielen wir ohnehin in einer sicheren Umgebung. Der Schwerttipp ist virtuell, Trefferpunkte sind abstrakt, Gold und Erfahrungspunkte sind es auch. Trotzdem, wenn man seinen Charakter verlieren kann, dann ist das ein Einsatz und auch die Möglichkeit eines echten Verlustes. Denn mit dem Charakter vermittelt man Erlebnisse, Situationen und Erfahrungen. Seinen Charakter am Ende der Spielsetzung noch lebendig zu haben und weiterspielen zu können, ist ein definitiver Gewinn, denn es bedeutet beständige Kontinuität im Rollenspiel und Ausbau der gemeinsamen Erlebnisse. Ich spiele Rollenspiele auch besonders gerne wegen des Nervenkittels und der Spannung in Konfliktsituationen. Klar, ehrlich gesagt, gibt es neben diesem nur einen Lohngrund, Rollenspiel zu machen, das Miteinanderspielen selbst. Erfahrungspunkte, Macht, Kompetenzgewinn, Schauspielerei und was sonst noch so gibt, ist nur ein nettes Beiwerk für mich. Spannung und Nervenkitzel existieren für mich, weil es einen Einsatz gibt. Der Einsatz im Spiel, mein Charakter. Gewinne ich, kann ich nächstes Mal weiterspielen, verliere ich die Erlebnisse, die ich mit meinem Charakter hatte. Denn sie wandern vom, das gehört zu dem Charakter, den ich spiele, zu, das habe ich mal erlebt. Beides für nicht das Gleiche. Ohne diesen Einsatz gibt es für mich keinen Nervenkitzel. Ohne die echte Chance auf Verlust wird für mich der Gewinn ein großes Stück entwertet. Dann könnte ich auch Kaufmannsladen spielen. Das klingt albern, aber mir fällt gerade kein anderes Rollenspiel ein, dass man ohne Verlustoption spielen kann. Es soll nicht heißen, dass ich dann gar keinen Reiz mehr hätte. Ich spiele Kaufmannsladen gern mit den richtigen Leuten, Klammer auf, zum Beispiel meiner Tochter. Aber ohne den Reiz bin ich eher ein Casual Gamer. Je mehr ich es schaffe, den Charakter on the edge zu spielen, also auf der Schneide sozusagen, also bis an den Rand dessen zu treiben, dass er gute Chancen hat, dass er die Spielsitzung nicht überlebt, desto mehr ist er für mich desto mehr ist für mich der Wert des Gewinns des Überlebens meines Charakters. Zu erfahren, dass der Spielleiter dabei aber die Regeln biegt, entwertet den Gewinn vollständig. Dann habe ich nur mit Spielgeld gespielt. Deswegen bestehe ich darauf, dass meine Runden regelkonform gespielt wird. Rollenspiel hätte für mich keinen Wert ohne das. No risk, no fun. So, das fand ich sehr schön, weil das auch meine eigene Haltung sehr schön auf den Punkt bringt. Ja, auch wenn man sich, wie gesagt, ein Beispiel nicht aufhängen sollte, aber genau das ist es. Also auch ich bin ein herausforderungsorientierter Spieler und wenn die Herausforderung nur gekünstelt ist, also nur dadurch, dass sozusagen der Spieler da sich denkt, okay, das ist jetzt zu schwer, ich mach's ihnen mal leichter oder die ist zu leicht, ich setze sie mal hoch. Oder es halt wie bei den Zufallsbegegnungen, die vorher erwähnt wurden, keine richtige Sterbechance gibt, dann ist auch sofort bei mir die Spannung weg. Ja. Genau, das ist dieses On the Edge trifft das sehr. Das, gut. Ja, wollte ich sagen, das unterstreicht es ja, weil wenn mein Charakter mal lebend aus dem Spieleramt rausgeht, ist das schon. Für dich ist das quasi eine Art doppelte Belohnung. Genau. Nee, es ist, das sehe ich da ganz genauso. Also wenn der Spielleiter alles dafür tut, dass seine Charaktere oder die Charaktere seiner Spieler ums Verrecken das Ende erreichen und die Spieler das ja vielleicht dann auch merken, weil dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass ein Gegner, der eigentlich auf dem Papier viel zu stark ist und vielleicht auch viel zu gut gewürfelt hat, es gibt ja genug plötzlich Fall. Passiert irgendwas und der haut einfach ab oder was weiß ich. Man hat sowas tatsächlich öfter, dass man zum Beispiel einen starken Gegner hat, der plötzlich gar nicht mehr trifft. Ja. Also, hat er nur noch einen Lebenspunkt oder sowas. Oder es taucht irgendwie so eine Dösix-Maschine auf, dass halt, was weiß ich, die Elfenreiter noch im letzten Moment ankommen und die Orks verjagen oder sonst was. Kennen wahrscheinlich alle zur Genüge. Das raubt mir dann auch vollständig den Spaß. Also was zum Beispiel, was ich mal hatte, wo du gerade sagst, fliehen, da hatte ich einen Kopfwehrjäger bei Star Wars als Endgegner und der hat halt die Spieler da stark unter Beschuss genommen, hatte doch, glaube ich, sogar einen schon rausgenommen. War denn aber selbst stark angeschlagen. Die hätten halt auch versucht zu fliehen, allerdings nicht. Okay, ist ja legitim dann. Ja, eben, genau, weil da er war selber angeschlagen und hatte eigentlich gute Chancen zu fliehen, weil er bei sich quasi noch ein paar Meter entfernt ein Kopfjäger stand, den dann nur hätte reinspringen müssen und dann halt quasi da abgedüst wäre. Und insofern war das auch für die Charaktere wichtig, können sie noch aufhalten oder nicht, weil wenn sie nicht hätten aufhalten können. So hatten sie natürlich mit dem Kopfjäger auch einen großen, mit dem Kopfjäger, so heißen die Schiffe da, Vorgänger vom X-Wing, hatten sie natürlich einen großen Gewinn sozusagen einzustreichen. Das war auch noch was an Bord, was weitere Hinweise gab. Sinnvoll fliehen für den Gegner kann auch eine Option sein, aber du hast schon recht, wenn dann natürlich die Spieler gerade am Gewinnen sind, wenn die Spieler gerade am Verlieren sind, so rum, und dann plötzlich die anderen fliehen, so, das kann komisch sein, ja. Ja. Ja, wobei der Herausforderungsgrad von Gegnern, finde ich, dann auch auf dem Level der Spieler bewegen. Also wenn ich jetzt Charakter der Stufe 5 oder 6 spiele, brauche ich keine 5 Goblins mehr, die die Gruppe irgendwie physisch bedrohen. Das wenn ich Goblins habe, die vielleicht Fallen bauen oder sowas, die den Charakteren wiederum gefährlich werden können, das ist was anderes. Genau, das kommt doch stark drauf an. Zum einen bei Pathfinder kann man natürlich den Goblins oder Kobolden quasi sozusagen klassische Stufen verpassen. Also sie können auch Falkenrund wäre zum Beispiel dafür, wo dann im Laufe des Abenteuers ja Kobolde auch öfter mal vorkommen und auch in den etwas höheren Stufen. Eben weil die können ja auch mal dann erstens andere Erscheinungsformen haben und zweitens können sie grundsätzlich auch Klassenstufen haben. Und würde ich dir aber nochmal so recht geben, dass es jetzt natürlich zum Beispiel auch bei Falkenrund gibt es dann halt irgendwann den Angriff der Untoten, die dann so in Wellen kommen und das sind aber alles so Herausforderungsgrad 1 Monster oder noch nicht mal, die dann halt zu größeren Packen zusammengesetzt werden. Und gut, das hätte ich mir im Vorhinein auch spannender gedacht. Das war dann eher so ein Abnutzungskampf. Das ist dann tatsächlich nicht so sinnvoll, weil gut, die treffen halt wirklich nur noch, wenn sie eine 20 würfeln und sind mit einem Schlag tot. Das macht dann, muss man dann auch nicht mehr haben. Und auf einer Seite gibt es halt auch Systeme wie Savage Worlds. Durch die explodierenden Würfel bleibt halt auch der Goblin noch gefährlich. Kann bei Dungeon Slayers auch passieren, wenn der Gegner... Bei Dungeon Slayers ist das aber... Klar, da würfeln, da explodieren die auch. Aber dass ein Goblin halt gefährlich wird, das ist schon extrem selten. Ja, ich meine aber jetzt grundsätzlich, weil die Gegner haben auch die Chance, explodierende Würfel halt zu würfeln. Ja gut, aber wenn du halt einen Flairmoss hast, die eine Range von 1 bis 5 hast und du würfelst dann eine 5. Okay, also 5, würfelst du nochmal, hast du nochmal eine 5, hast du schon 10. Du willst nochmal, hast du 3, hast du 13 und dann, ist egal, auch wenn dich den nicht verteidigst, okay, hast du halt 13 Schaden, obwohl der Würfel zusammen explodiert hast, ist das dann halt nicht so hart. Ich habe bei beiden Systemen öfter gespielt, also den Effekt hast du bei schwächeren Gegnern bei Dungeon Slayers relativ selten, ne, also bei guten Gegnern nicht, aber Goblins sind dann halt irgendwann wirklich ungefährlich bei Dungeon Slayers. Bei Savage Worlds bleiben die tatsächlich wirklich lange Zeit gefährlich. Hm. Dadurch, dass du hast eh nicht so eine hohe Werte-Range bei Savage Worlds und wenn du einen kleinen Würfel hast, ist halt die Chance, dass er explodiert, immer noch recht groß. Also sprich, wenn du da halt von 5 oder 6 Goblins umzingelt bist und davon trifft dann halt im Schnitt halt mal einer und da explodiert mal der Schadenswürfel, dann kommt da trotzdem was zusammen. Ja, also sprich, ich würde sagen, kommt auf System an, kommt auf, wie man es nun genau macht, aber genau. Und grundsätzlich gibt es auch die andere Seite mit dem zu stark, aber ich finde, das sind Sachen, wenn man sich dessen bewusst ist oder das den Spielern bewusst machen kann, finde ich das nicht unfair oder nicht unzulässig. Ja, da kommt dann auf die entsprechende Taktik genau, dann vielleicht auch an. Wie ich dann so ja, oder wie gesagt, es macht auch mal Sinn, sich wie bei dem Klassik-D&D-Beispiel vorhin, sich halt mal zu verstecken oder man würfelt halt auf Stufe 1 den Drachen aus. Das heißt ja nicht, dass der Drache jetzt aktiv sozusagen die Charaktere jagt und vernichten will, sondern kann ja in dem Fall zum Beispiel auch einen Überflug bedeuten oder dass man in unmittelbare einen Drachen vielleicht beim Fressen sieht und dann muss man sich halt entscheiden. Wenn denn die Entscheidung ist, Schwertziehen, Attacke, okay, dann soll es halt so sein, aber nur weil man irgendwas auf einer Zufallstabelle auswürfelt, heißt noch nicht, dass da steht, dass da direkt ein Kampf stattfindet, sondern erstmal nur, dass es eine Begegnung gibt, aus der man die man natürlich immer interpretieren kann. Ja. Ja. Also von daher so ganz würde ich dem Argument nicht zustimmen, oder zum Beispiel bei den Goblins gab es bei Kingmaker die Situation, dass du da auch auf dem Koboldstamm stößt und da haben es zum Beispiel meine Spieler haben auch geschafft, sich mit den Kobolden zu verbünden. Da gibt's ja eh so einen internen Zwist zwischen zwei Koboldgruppen in diesem Stamm und die haben sich halt für eine Seite eingesetzt und dann auch deren Loyalität gewinnen können durch über ein paar Zwischenstufen. Das wurde dann wieder sozusagen auf die mehrstufigen Erfolge verweisen. Mhm. Jedenfalls haben sie dann als Verbündete gewonnen, obwohl hätten sie die jetzt bekämpft, wäre das wahrscheinlich nicht so super schwer gewesen, aber so konnten sie denn über diese Ressource halt auch verfügen. Ja, ja, auch nicht schlecht. Gut, dann sind wir mit Spannung durch. Ja, war sehr spannend. Dann warten wir mit Spannung auf den nächsten Grafenau-Podcast. Und dann schauen wir hoffentlich hinter die Mauer. Ja, stimmt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.